Kapitel 5 Das Land der Süßigkeiten. Alle sitzen im Thronsaal. Ein Orchester macht Musik. Die Musik ist sehr schön. Man spielt Violine, Hörner und Klavier. Die Aufführung fängt an. Ich erkläre euch jetzt das Programm, sagt Gerhard. Die Zuckerpflaumenfee erscheint als erste. Die Zuckerpflaumenfee ist die Lieblingstänzerin vom Prinzen. Sie trägt ein Kostüm und Tanzschuhe. Das Kostüm ist weiß und die Tanzschuhe sind rosa. Sie tanzt mit einem Mann. Der Mann ist sehr schön und auch er hat ein Tänzerkostüm an. Es ist blau. Die Musik ist wunderschön. Alle schauen auf die Tänzer, hören zu und sind still. Der Tanz geht zu Ende und alle klatschen. Dieser Tanz ist wunderschön, sagt Clara und klatscht in die Hände. Ja, die Zuckerpflaumenfee tanzt sehr gut, sagt der Prinz. Und jetzt kommt der spanische Tanz, sagt Gerhard. Hör dir die Musik aufmerksam an. Sie ist fantastisch. Es gibt ganz viele Tänzer, Männer und Frauen, und sie kommen aus Spanien. Ihre Haare sind dunkel und die Augen schwarz. Die Frauen tragen Röcke und Tanzschuhe. Die Röcke sind lang und rot und auch die Schuhe sind rot. Die Männer tragen Hemden und Hosen. Die Hemden sind weiß und die Hosen schwarz. Sie bewegen sich alle sehr schnell und folgen dem Rhythmus von der Musik. Am Ende schenken sie Clara und dem Prinzen Schokolade zum Essen. In Spanien gibt es sehr gute Schokolade, erklärt einer von den Tänzern. Das nächste Stück ist der arabische Tanz, sagt Gerhard. Die Tänzer sind Männer und Frauen. Das Kostüm von den Frauen ist lang und weiß und ihre Tanzschuhe sind schwarz. Die Hemden und die Hosen von den Männern sind weiß. Die Musik ist sehr schön und die Tänzer bewegen sich langsam. Nach ihrem Tanz schenken sie Clara und dem Prinzen Kaffee. Der Kaffee kommt aus Arabien, erklärt einer von den Tänzern. Mir gefällt diese Aufführung, sagt Clara fröhlich. Und jetzt kommen die Kosaken. Ihr Tanz heißt der russische Tanz, sagt Gerhard lächelnd. 10 Männer fangen an zu tanzen und werfen die Beine in die Luft. Dann springen sie sehr hoch und drehen sich viele Male um sich selbst. Die Kostüme und die Hüte von den Kosaken sind bunt. Die Musik ist laut und schnell. Sie haben etwas Magisches, sagt Clara. Wie windmagisch, sagt der Prinz. Schau, wie sie tanzen. Nach dem Tanz schenken die Kosaken Clara und dem Prinzen Pfefferminzstäbchen. Sie sind rot und weiß. Diese Pfefferminzstäbchen sind ein Geschenk für euch, sagt einer von den Tänzern. Und jetzt kommt der chinesische Tanz, sagt Gerhard. In dieser Gruppe gibt es nur Frauen und der Tanz ist wunderschön. Die Kostüme von den Chinesinnen sind rot und golden. Und die Musik ist bezaubernd schön. Sie tanzen durch den ganzen Thronsaal. Dann schenken die Frauen Clara und dem Prinzen Schachteln aus Holz. In den Schachteln ist Tee. Wir haben Tee für euch aus China mitgebracht. Der Tee in unserem Land ist grün und schwarz, sagt eine von den Tänzerinnen. In China trinken wir viel Tee. Der Blumenwalzer ist das letzte Stück für heute Abend, sagt Gerhard. Das Orchester fängt an zu spielen. Die Musik ist sanft. 20 Tänzer kommen in den Thronsaal. Sie tragen Kostüme in verschiedenen Farben und sie fangen an zu tanzen. Die Tänzer sehen wie Blumen aus, sagt Clara. Ja, das stimmt, sagt der Prinz. Nach dem Tanz schenkt jeder Tänzer Clara und dem Prinzen eine Blume aus Süßkirschen und Schokolade. Willkommen im Land der Süßigkeiten, sagen sie. Vielen Dank, antwortet Clara. Ich bedanke mich für die Aufführung und die Geschenke. Alles ist wunderschön. Ich bin sehr glücklich. Ja, vielen Dank, jedem von euch, sagt der Prinz lächelnd.